Nummer 1. Sie hören die Ansage einer Krankenkasse. Hier ist Ihre Krankenkasse mit den Gesundheitsangeboten für den Frühling. Autogenes Training für Entspannung und innere Ruhe, Rückentraining und Wirbelsäulengymnastik, persönliche Ernährungsberatung und Abnehmen mit Genuss für Jung und Alt. Und jetzt nur für Rentner neu im Ganzjahresprogramm Rundum Fit, ein kombiniertes Ausdauer- und Kräftigungstraining für die Muskulatur ab 65. Und damit auch unsere jungen Freunde nicht zu kurz kommen, Massageangebote ab 26 Jahren. Alle Angebote sind für unsere Versicherten kostenlos. Informationen und Anmeldung unter 089 49 33 45 90.